Der neue Kanzler tritt 1157 auf dem Reichstag zu Besançon zum ersten Mal so recht in Erscheinung, als zwei päpstliche Kardinallegaten, der eine ist Roland von Siena, früher Kirchenrechtsgelehrter und nun die Seele der Kurie, ein Beschwerdeschreiben des Papstes wegen der Verhaftung eines nordischen Erzbischofs überreichen. In dem Briefe heißt es, dass sich der Papst trotz dieses Zwischenfalls freuen würde, wenn er dem Kaiser noch größere Benefizien als die Kaiserkrönung hätte zuwenden können. In seinem Doppelsinn von Wohltat und Lehen entsprach der Ausdruck ganz der hinterhältigen, immer auf die Zukunft bedachten kurialen Wortgebung. Waren aber früher die deutschen Staatsmänner solcher aalglatten Diktion niemals gewachsen, so ist dies bei Reinhard, der die hohe Schule von Paris besucht hat, etwas ganz anderes. Blitzschnell erkennt der Kanzler, wie hier unter dem Mantel gekränkter Freundschaft Pläne für die Zukunft und unerträgliche Ansprüche verborgen sind. Als er der Reichsversammlung das Schreiben des Papstes verdolmetscht, übersetzt er frisch die Benefizien als Lehen. Unter den Fürsten, welche den alten Anspruch der Kurie, das Kaisertum in ein päpstliches Lehen zu verwandeln, kennen, bricht leidenschaftliche Empörung aus. Fast geht es dem anmaßenden Roland an den Kragen. In dem scharfen Federkrieg, der nun einsetzt, sind die kaiserlichen Federn stärker. Der Kanzler ist nie verlegen, in wuchtiger Formulierung die Parade immer wieder zum Hieb und Stoß zu verwandeln, und hinter ihm steht der ungeheure Ernst des Kaisers, der der Schärfe alles Persönliche nimmt und sie an Feierlichkeit und Wucht nochmals gewinnen lässt. Hier kämpft ein Herrscher, wie Grillparzer von seinem Rudolf sagt: »Was sterblich war, ich habe es ausgezogen und ich bin der Kaiser nur, der niemals stirbt.« Hinter diesem Kaiser steht auch die deutsche Hochkirche, und die Kurie muss in der Frage der Benefizien den Rückzug antreten. Der Kanzler aber spricht vom Heiligen Reich. Und schon 1158 bricht der Hohenstaufe wieder nach Italien auf. Er hat 10.000 Ritter um sich, das sind 50.000 Mann, denn die Ritter haben ihre Knechte im Gefolge. Nun geht es Mailand an den Leib, das sich bald, durch Hunger gezwungen, ergeben muss. Der Kaiser bewilligt den Gedemütigten die freie Wahl ihrer Konsuln, vorbehaltlich des kaiserlichen Bestätigungsrechts. Aber Barbarossa, der die große Blüte und den Übermut der Städte mit eigenen Augen gesehen hat, will das Recht des Staates, das er durch Nichtausübung nicht erlöschen kann, festgestellt wissen, was ihm die römischen Juristen ermöglichen, die er zusammen mit 28 städtischen Richtern aus Bologna nach Roncaglia zum Reichstage lädt. Das römische Recht als das Recht der unumschränkten kaiserlichen Gewalt bietet nun wirklich dem Kaiser nach dem Spruch der vier Bologneser Rechtsgelehrten eine reichliche Ernte von Rechten, Besitzansprüchen und Einkunftsmöglichkeiten. Im Hohenstaufen mag bei so klarer Rechtslage das Herz aufgegangen sein. Als Regalien, die dem König gebühren, werden ausdrücklich festgestellt: Regalien sind Heerbänne, öffentliche Wege, schiffbare Flüsse und solche, aus denen schiffbare gemacht werden können, Häfen, Uferzölle, Abgaben, die gewöhnlich Telonea, also Transit- und Marktzölle genannt werden, Münze, Gerichtsgefälle, erledigte Güter und solche, die Unwürdigen aufgrund der Gesetze entzogen werden, die Güter derer, die unerlaubte Ehen schließen, der Verurteilten und Geächteten gemäß den Bestimmungen der neuen Konstitutionen, Stellung von Posten und Lastwagen, Schiffen und einer außergewöhnlichen Beisteuer zur allerglücklichsten königlichen Heerfahrt, Silberbergwerke, Pfalzen in den gewohnten Städten, Erträge der Fischereien und Salinen, die Güter der Majestätsverbrecher und die Hälfte des ohne Absicht in dem Eigen des Kaisers oder der Kirche gefundenen Schatzes. Ein solcher Schatz, dem absichtlich nachgeforscht ist, gehört ihm ganz. Reifen solche Ansprüche zur Ernte, dann kann der Kaiser in alle Städte Oberitaliens besoldete Beamten setzen, und das Reich betritt den Weg vom Lehnsstaat weg zum Beamtenstaat, den die beiden Normannenreiche in Sizilien und England schon gegangen sind. Die Wirkung der roncalischen Beschlüsse ist eine niederschmetternde, sehen sich doch die Städte mit der Vernichtung ihrer Selbstverwaltung bedroht. Die Mailänder jagen den kaiserlichen Gesandten, es ist Reinhard von Dasseln, aus ihren Mauern. Es geht zum zweiten Mal gegen die trotzige Stadt. Vorher aber wird noch Crema zu Fall gebracht und dem Erdboden gleichgemacht. Der Kaiser zieht nun auch die Zügel für die lombardischen Bischöfe straffer an. Auch von ihnen fordert er den Mannschaftseid und macht sein Investitionsrecht geltend. Schon beginnen diesen Herrscher der Kirchenstaat in Rom zu interessieren. Dem Kaiser gebührt doch ohne Zweifel das Recht in seiner, der römischen Hauptstadt. Der Rotbart fasst sein Kaisertum im Sinne der Universalgewalt auf und muss darum mehr fordern als den bisher üblichen Unterhalt während seines Aufenthaltes in der Stadt. Friedrich appelliert in der Verfechtung seines Rechtes an sein Gewissen, das ihm gebietet, kein Scheinherrscher zu sein, was er wäre ohne die Herrschaft über Rom. Dieser Kaiser ist gründlich und sein Kaisertum ist im erfolgreichen Angriff. So liegt Streit in der Luft, als der Papst Hadrian Ende September stirbt. Bei der Neuwahl erhebt eine kaiserliche Minderheit im Kardinalskollegium in tumultuarischer Weise den Papst Viktor IV., während die Mehrheit ihren begabtesten Führer, Roland von Siena, als Alexander III. Erwählt. Der Kaiser beruft unter seinem Vorsitz ein allgemeines Konzil nach Pavia, dem sich Alexander unter Berufung darauf, dass der Papst nicht richtbar sei, entzieht. Immerhin wird Alexander vom Konzil gebannt, schleudert nun aber gegen Kaiser und gegen Papst den Bannstrahl. Der ausbrechende Kampf wird jedoch von beiden Seiten diplomatischer und ritterlicher geführt als der Investiturstreit. Alexander findet im Westen Hilfe, wo man die universalen Ansprüche des Kaisertums zu fürchten beginnt. England, Frankreich, Spanien, Irland, Sizilien, der Orient, Norwegen und auch die Ungarn sind für ihn, während zu dem Gegenpapst das Reich mit seinen Nebenländern mit geringen Ausnahmen steht. Die Lombarden sind mit Alexander verbündet. Der Kaiser schließt die Stadt Mailand wieder ein, die wiederum dem Hunger erliegt. Nun gibt es aber nur mehr Ungnade. Bezeichnenderweise stammt das erbarmungslose Urteil vorweg von den Nachbarstädten. Mailand wird zerstört, seine Bürger müssen, wie seinerzeit die von Lodi, sich in vier offenen Plätzen ansiedeln und seiner kaiserlichen Pfalz zu Monza Naturalabgaben und Dienste leisten. Die stolzen Kaufherren und Geldmänner sollen den Boden bestellen. In Oberitalien behalten nunmehr ihre Selbstverwaltung nur noch die verbündeten Städte und auch diese unter kaiserlicher Aufsicht. In die anderen wurden zur Wahrnahme der Regalien Podestas geschickt, Italiener oder deutsche Ministerialien, denen hier eine ganz neue Welt aufgeht. Eine Fülle von Geld und sonstigen Einnahmen wird sich nach Deutschland ergießen. Für den Kaiser winkt hier die Möglichkeit eines zentralistischen Beamtenstaates, wie ihn das sizilische Normannenreich nach byzantinischem Muster besaß und die englischen Normannen mit Erfolg anstrebten. Friedrich denkt an eine einheitliche Münze für sein gesamtes italienisches Gebiet. Er erreicht auch in der Romagna das gleiche wie in Oberitalien und Reinhard setzt sich in Tuscien durch. Der Kaiser braucht nun nur die Beendigung des Schismas, um ruhig aufbauen zu können. Indes die Aussicht auf die Entscheidung durch ein deutsch-französisches Konzil zerflattert, da sich der französische König schließlich versagt. Aber auf den Reichstagen in Dole und Besançon spricht Reinhard, den sein Kaiser inzwischen zum Erzbischof von Köln erhoben, die stolzen Worte, dass die Entscheidung über den Papst allein dem Kaiser gebühre, denn der Papst sei der vornehmste Bischof des Reiches und ginge die Engländer und Franzosen nichts an. Ehe der Kaiser seinen dritten Römerzug antreten kann, um in den italienischen Angelegenheiten ein neues Machtwort zu sprechen, muss er eine Fürstenverschwörung gegen den übermütigen Welfen schlichten. Dann geht es, allerdings ohne ein Heer, über die Alpen. Hier wirken Venezianer und Byzantiner eifrig gegen das Reich. Die Venezianer bringen den Veroneser Bund zwischen Verona, Vicenza und Padua zusammen, der gegen den Kaiser gerichtet ist. Vergebens versucht Friedrich durch einen behenden Stoß die Gegner unschädlich zu machen. Sorgenvoll tritt er im Herbst 1164 den Rückmarsch an.